Singt noch einmal ein Lied und denkt euch nur, der wird hat seinen Pfennig an einer Schnur. Er führt mich so wie einen Hund, dass er ihn nie entlaufen könnt. Singt laut, dass er sich von den Nachbarn nicht geizig zu sein traut. Singt nicht nur laut, sondern auch schön, das wird ihm wir zu Herzen gehen. Singt laut und schön und stellt den Fuß in die Türspalt, dass er aufmachen muss im Nu, sagt er Dankeschön laut, seine Tür voll zu. Und wenn ihr in die Tasche greift, dann denkt, wie schnell ihr eingeseift. Sagt dann schön, aber achtet scharf, was ihr euch in die Büchse warf. Ein Schwein wirft da leicht noch geschickt einen Hosenknopf hinein.